Als sie seine Worte hörten, hatten sie ihre Freude daran und sie lachten über ihn und sagten: Und wer ist das für uns? Wir sind Jungfrauen und wir fürchten uns, unser Geheimnis jemandem zu vertrauen, der es nicht bewahrt. Denn wer den Menschen sein Geheimnis berichtet, verdient, dass der Brand ihm die Stirne vernichtet. Als aber der Träger ihre Worte hörte, erwiderte er: Bei eurem Leben, ich bin ein verständiger und zuverlässiger Mann. Ich habe die Bücher gelesen und die Chroniken studiert. Ich zeige das Schöne und verberge das Hässliche, wie es im Dichterwort heißt. Als die Damen die Verse und was er ihnen kundtat gehört hatten, da sagten sie: Du weißt, wir haben für diesen Bau eine große Summe Geldes verbraucht. Hast du etwas für uns zum Entgelt dafür? Da aber sagte die Wirtschafterin: Schwestern, lass doch ab von ihm, denn bei Allah, er hat uns heute nicht im Stich gelassen, und wäre er anders gewesen, er hätte nie mit uns Geduld gehabt. Was für Verpflichtungen ihn auch treffen mögen, ich nehme sie auf mich. Da freute sich der Träger, küsste den Boden, dankte ihr und sprach: Bei Allah, mein erstes Geld erhielt ich heute von dir aus. Nun sagten sie: Setze dich und sei uns willkommen. Und die Dame vom Thronsessel fügte hinzu: Bei Allah, wir können dich nur unter einer Bedingung bei uns sitzen lassen, und die ist, dass du keine Fragen stellst über Dinge, die dich nichts angehen. Und wenn du dich doch einmischest, so bekommst du Prügel. Da rief der Träger: Einverstanden, o meine Herrin, mit der größten Freude. Sehet da, ich habe keine Zunge mehr. Dann erhob sich die Wirtschafterin, schürzte ihr Kleid auf, ordnete die Flaschen in Reihen, klärte den Wein und legte das Grün um den Krug und machte alles bereit, was sie brauchten. Darauf stellte sie den Wein vor sie und setzte sich, sie mit ihren Schwestern. Auch der Träger setzte sich zu ihnen, aber er wähnte sich im Traum. Nun nahm die Wirtschafterin die Weinkaraffe und schenkte den ersten Becher voll und trank ihn aus. Und ebenso einen zweiten und dritten. Dann füllte sie wiederum und reichte einer ihrer Schwestern, und schließlich füllte sie und reichte dem Träger mit den Worten: Trinke zum Wohle, zur Freude, zum Heile. Dieser Trank macht, dass die Krankheit enteile. Und er nahm den Becher in die Hand und dankte mit tiefer Verbeugung und sprach aus dem Stegreif die Verse: Der Becher wird nur getrunken mit dem vertrauten Freund, dem Manne von edler Ab Kunft und altem Geschlechte vereint. Der Wein ist wie der Wind. Wenn der über Düfte weht, so duftet er. Doch er stinkt, wenn er über Leichen geht. Und er fügte hinzu: Trinke den Wein nie anders als aus den Händen des Schönen, der zu dir spricht mit Feinheit der Rede und der ihr gleicht. Nachdem er diesen Vers gesprochen hatte, küsste er ihnen die Hände und trank und war trunken. Und wankend fuhr er fort, Verse zu sprechen. Und die eine schob ihm einen Leckerbissen in den Mund, und die andere streichelte ihn, und diese schlug ihn auf die Wange, und jene warf Blumen nach ihm, und er war bei ihnen in der höchsten Wonne, wie wenn er im Paradiese bei den schwarzäugigen Jungfrauen säße. Das trieben sie so weiter, bis ihnen der Wein zu Kopfe stieg und ihnen die Sinne verdunkelte. Und als die Trunkenheit über sie herrschte, stand die Pförtnerin auf und zog ihre Kleider aus, bis sie ganz nackt war. Und sie ließ ihr Haar um ihren Leib herabfallen wie einen Vorhang. Und sie warf sich in das Bassin und spielte mit dem Wasser, tauchte wie eine Ente und prustete, nahm Wasser in ihren Mund und spritzte es über den Träger. Dann wusch sie sich die Glieder und zwischen den Schenkeln. Nun sprang sie heraus aus dem Wasser und warf sich dem Träger auf den Schoß und sagte: »Oh, mein Herr, wie heißt dies?« indem sie auf ihren Schoß zeigte. Er antwortete: »Dein Reim.« Doch sie rief: »Wie? Schämst du dich nicht?« Und sie fasste ihn am Hals und schlug ihn. Dann sagte er: »Deine Fartsch.« Und sie schlug ihn nochmals und rief: »Pfui, pfui, wie hässlich! Schämst du dich noch nicht?« Er aber sagte: »Deine Kuss.« Und sie rief: »Wie? Schämst du dich nicht aus Ehrgefühl?« Und sie stieß mit der Hand und schlug ihn. Da rief der Träger: »Dein Sunbur!« Jetzt fiel aber die älteste Dame mit Schlägen über ihn her und rief: »So darfst du nicht sagen. Aber welchen Namen nur immer er nannte, sie schlugen ihn immer mehr, bis ihm der Hals anschwoll von all den Prügeln. Und so machten sie ihn zum Ziel des Gelächters untereinander. Schließlich aber fragte er, »Und wie heißt es bei euch?« Und die Dame erwiderte, »Die Krauseminze des Kühnen.« Da rief der Träger, »Allah sei Dank für die Rettung, oh Krauseminze des Kühnen.« Dann ließen sie den Becher und die Schale kreisen und die zweite der Damen stand auf, legte ihre Kleider ab, warf sich in das Bassin und tat, wie die erste getan hatte. Und sie kam aus dem Wasser heraus und warf sich in des Trägers Schoß, wies auf ihr Gemächt und fragte, »O Licht, meine Augen, wie heißt dies?« Er erwiderte, »Die Krauseminze des Kühnen.« Und alle drei lachten, bis sie auf den Rücken fielen und sie schlugen ihn und sagten, »Nein, so heißt es nicht.« Er aber rief, »O meine Schwestern, wie heißt es denn?« Und sie erwiderten, »Der enthüllste Sesam.«